Minicast, der kleine Podcast zum Mitnehmen. Willkommen zur zweiten Ausgabe des Minicast. Erstmal vielen Dank für das viele positive Feedback, das ich bekommen habe. Das freut mich wirklich. Und auch nochmal extra Danke an alle die, die den Minicast geflattert haben. Danke. Nun zum heutigen Thema. Wie oft habt ihr schon gedacht, mir reicht's, ich ziehe auf eine einsame Insel? Daniela hat genau das gemacht und darüber haben wir gesprochen. Ich sitze hier mit Daniela und die hat das gemacht, wovon viele Leute immer mal so reden, auf eine einsame Insel auszuwandern. Hallo. Hallo Jan. Ja, du bist auf die Kanaren ausgewandert, nach La Palma. Ja. Wo ist das überhaupt? Ja, La Palma ist eine von den kleineren kanarischen Inseln. Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura kennt man so als Urlaubsgebiet. La Palma eher nicht oder wird immer bekannter. Ist halt keine Badeinsel, sondern eher für Touristen eine Wanderinsel. Mhm. Ja, und da bin ich jetzt seit ungefähr 10 Jahren. Ja, und lebe da. Wie bist du genau dazu gekommen, genau auf diese Insel zu ziehen, wenn das ja doch eher so eine Nicht-Touristeninsel ist? Also wie bist du darauf gekommen? Das war eigentlich Zufall. Das hätte genauso gut eine griechische Insel sein können oder Elba oder Malta. Es war der Wunsch, im Süden zu leben und dort auf dieser Insel, da kannte ich halt jemand, der das schon gemacht hat. Und da habe ich mich einfach mal dran gehängt. Hm. Und das hat ganz gut funktioniert. Hm. Wie ist das gelaufen? Also wie funktioniert das, wenn man auswandert, wenn man halt irgendwie seine Sachen packt? Ich würde mich gar nicht so als die spezielle Auswandererin bezeichnen, weil bei mir ging der Übergang sehr langsam und auch sehr überlegt. Der klassische Auswanderer, der bricht hier alle Zelte ab, packt alles in einen Container oder auch in einen Rucksack, je nachdem, wie viel man mitnehmen möchte, und reist an das Ziel seiner Träume. Das war bei mir ein bisschen anders. Ich hatte hier eine Wohnung, eine Familie, einen Beruf und wollte nicht so schnell alles hinter mir lassen. Und deswegen ging das alles mehr so peu à peu. Hm. Auch die Aufenthalte auf der Insel waren am Anfang nur kurzfristig. Immer wieder kam ich dann zurück. Und erst seit 10 Jahren bin ich dann so mehr oder weniger das ganze Jahr über auf La Palma. Hm. Warum auswandern? Also warum weg von Deutschland? Damals war es vor allen Dingen der Wunsch, dem Druck, ich habe damals immer gesagt, der beruflichen Knechtschaft zu entfliehen. Wobei das aber ein Trugschluss ist, wenn man auswandert und woanders ein neues Leben beginnen möchte, hat man die Knechtschaft eben dort, nur mit anderen Vorzeichen. Das Wetter ist vielleicht schöner, die Arbeit vielleicht nicht so anstrengend, der Druck nicht so groß, aber Geld verdienen muss man ja auch dort. Wie ist das Leben da? Also ich meine, so aus Deutschland, hier kennt man ja dann so die Strukturen, die Infrastruktur und die Sprache. Wie ist das da? Wie bist du da so reingekommen? Das ist sehr schwer gewesen. Und ich denke, für jeden, der kein Spanisch kann oder eben die Sprache des Landes, in das er auswandern möchte oder sie, ist es schon sehr schwer, sich dort zu integrieren oder nur Fuß zu fassen. Am besten ist es, man lernt als allererstes die Sprache und hat eine gewisse Vorstellung davon, was man tun möchte. Dann, wenn man das vorhat, würde ich empfehlen, mal hinzufahren und zu gucken, gibt es überhaupt für mich eine Möglichkeit, dort Geld zu verdienen und in welchem Bereich. Und dann, wenn man kontaktfreudig ist und Kontakte knüpft in seinem Bereich, egal was es ist, ob als Kellnerin oder als Tauchlehrer, die Sprache kann, da kann man dann versuchen, dort mitzuarbeiten am Anfang. Das wird vielleicht gelingen, aber es ist nicht so einfach, wie das manchmal im Fernsehen auch dargestellt wird. Ja, du sagtest, du kanntest da jemanden. Gibt es da auch so deutsche Kolonien im Ausland, dass halt eben mehrere Deutsche in gewissen Bereich zusammen, ja, in fernem Territorium irgendwie Fuß gefasst haben? Das ist in der Tat so, speziell auf den Kanaren. Ob das in den anderen Gebieten ebenso ist, weiß ich nicht. Aber Auf den Kanaren ist das so. Da gibt es, im Grunde genommen braucht man nicht wirklich Spanisch zu können. Wenn man genug Deutsche kennt, dann gibt es den deutschen Bäcker, den deutschen Metzger, den deutschen Handwerker. Diese Kolonien gibt es natürlich. Und auch wenn man denkt, da mache ich nicht mit, ist man schon der Sprachbarriere wegen dann doch sehr schnell in diesem Klüppchen verwandelt. Hm. Andererseits kann das ja auch ganz positiv sein, weil wahrscheinlich die Leute, die dann schon länger da sind, die auch helfen können, was Behörden angeht. Weil ich meine, es ist ja immerhin Spanien, es ist zwar EU, aber es ist, so wie ich mir das durchgelesen habe, eine eigene Provinz. Ja. Aber man muss ja wahrscheinlich auch dort, gerade wenn man halt irgendwie sich ein Grundstück kaufen will oder ein Haus bauen, ja, oder halt irgendwo überhaupt nur einziehen, mit den dortigen Behörden klarkommen. So ist es. Es ist wirklich gut, wenn man jemanden hat als Ansprechpartner, der sich in den Gepflogenheiten auskennt und auch die Sprache kennt. Mhm. Das ist das Allerbeste. Dann hat man es am Anfang wesentlich leichter und hat auch diese behördlichen Schwierigkeiten schneller überwunden. Mhm. Wie war das bei dir? So gerade so Erfahrungen mit Behörden, hast du da... Ja, das ist sehr schwierig. In Spanien gibt es sehr viele Gesetze, die sich laufend ändern. Und da habe ich dann halt eben eine Bekannte gehabt, die schon länger da ist. Und die hat das dann mit mir zusammen alles ganz gut gemacht. Ich alleine hätte es nicht gekonnt. Auch jetzt, ich kann ganz gut Spanisch inzwischen. Aber das Behördenspanisch und der Umgang mit den Behörden ist etwas ganz Spezielles. Das lernt man eigentlich nicht so wirklich. Hm. Wie ist der Umgang von den dort lebenden Spaniern? Ich meine, soweit ich das jetzt mitgekriegt habe, die werden nicht gerne Spanier genannt. Also ja, die Palmeros. Ja. Wie ist der Umgang von denen mit den, ja, Einwanderern? Das ist wie überall, wie man in den Wald ruft, so schallt es hinaus. Wenn man also aufgeschlossen ist als Ausländer, den Einheimischen gegenüber freundlich und nicht so arrogant, dann kann man sehr schnell sehr gute Freundschaften und Kontakte schließen. Da bestehen relativ wenig Vorurteile. Mhm. Die Vorurteile liegen schon eher auf der deutschen Seite, weil doch eine gewisse, ich möchte mal sagen, Bildungsarroganz bei den meisten da ist. Mhm. Die Palmeros sind nicht so gut gebildet und auch nicht so gut ausgebildet, gerade in Standards, was Bauen anbetrifft. Und da wird ihnen doch sehr häufig mit großer Arroganz begegnet. Das merken die dann schon und ziehen sich natürlich zurück. Hm. Ansonsten, was so ja, Kultur auf der Insel angeht, Theater, Kino, Musik, kriegt man das so mit, wenn man dann... Ja, wenn man das möchte, absolut. Wenn einem das auch reicht. Leider ist man da, oder ich muss sagen, ich bin da ein bisschen sehr übersättigt im Moment. Hab am Anfang alles mitgenommen, was es gab, fand das auch alles sehr interessant, aber diese Folklore alleine genügt mir inzwischen nicht mehr. Hm. Die Kanaren liegen ja auf der Höhe ungefähr, ja, westlich von Afrika, also auf der Höhe von Marokko. Südmarokko, ja. Hm. Wie ist da die Kultur? Also wie ist sie geprägt? Also ich kann jetzt in erster Linie natürlich nur von La Palma sprechen. La Palma ist eine Einwandererinsel, ob man es glaubt oder nicht, beziehungsweise eine hin und her wandernde Insel. Es gab in vergangenen Jahrhunderten immer wieder Hungersnöte. Dann sind die Einwohner von La Palma nach Kuba oder Venezuela ausgewandert und kamen nach 50 Jahren wieder zurück. Also eher Auswanderung nach Westen. Ja, aber auch dann wieder Rückwanderung. Hm. Und brachten dann ihre neuen venezuelanischen Verwandten mit, die Angeheirateten oder kubanischen, sodass die Bevölkerung auf La Palma relativ gemischt ist. Also eine rein palmerische Bevölkerung gibt es dort eigentlich nicht, was den Vorteil hat, dass man auch anderen Ausländern gegenüber relativ liberal, muss ich sagen, weil man kennt das ja, dieses Hin- und Herwandern. Ja. Also das heißt auch die Kultur, also die Folklore und alles in der Hinsicht ist dann mittelamerikanisch geprägt. Und so ist es, genau. Sie ist weniger spanisch als mittel- und südamerikanisch geprägt. Hm. Ja, auch das Dialekt, das dort gesprochen wird, ist eher ein südamerikanisches und weniger ein spanisches. Also das Spanisch wird anders ausgesprochen als im Mutterland. Hm. Nochmal zur Infrastruktur. Wie ist das zum Beispiel ärztliche Versorgung auf der Insel? Die ärztliche Versorgung ist gut. Da gibt es wirklich keine Probleme. Es gibt auf Teneriffa ein großes Universitätskrankenhaus. Wenn man also etwas Schwerwiegendes hat, wird man mit dem Hubschrauber dorthin geflogen. Also ärztlicherseits wird man vor allen Dingen im Notfall sehr gut versorgt. Hat man aber etwas Chronisches, dann wird es schon etwas wirklich zählebig und hartleibig. Ansonsten die Insel an sich, klimatisch, sagten ja schon westlich von Afrika, also eigentlich eher sehr äquatornah. Wie ist das Wetter da? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, das Wetter ist sehr unterschiedlich auf den verschiedenen Inselteilen. Im Westen, dort wo ich lebe, herrscht fast schon subtropisches Klima, während im Osten so mehr so deutscher Herbst vorzufinden ist. Also das ist sehr unterschiedlich. Dennoch anders als hier in Deutschland, weil die Winter natürlich nie unter Null gehen. Es nur auf 2000 Metern mal ab und zu ein bisschen schneit. Und es auch in unserem deutschen Winter dort möglich ist, mit kurzer Hose und T-Shirt zu laufen. Also die Sonnenstunden sind schon sehr viel mehr als hier und dennoch denke ich, das Wetter wird schwer überschätzt. So ewiger Frühling, wie es heißt in der Werbung, ist auf La Palma nämlich doch nicht. Also so dieses, ich ziehe jetzt dahin, wo es immer warm ist, so ist es dann doch nicht. So ist es doch nicht. Es ist zwar wesentlich wärmer und auch freundlicher als hier in Deutschland im Winter, aber es kommt ganz drauf an, wo man wohnt. Wenn man in den Bergen wohnt, dann ist man also im Nebel, im Kalten, sieht die Sonne kaum und muss auch permanent heizen. Wie ist das so mit Bewuchs? Also wie sieht diese Insel aus? Ja, auch da ist La Palma auf seinen verschiedenen Teilen sehr unterschiedlich. Im Osten zum Beispiel, wo es sehr viel regnet, hat man fast so was wie einen mittelamerikanischen Regenwald mit grünen Gewächsen, Lianen und ewig feuchtem Untergrund. Während im Westen, wo ich lebe, regnet es mitunter, das ganze letzte Jahr hat es gar nicht geregnet, entsprechend trocken ist es da. Und auf der Höhe hat man normaler Bewuchs mit grünen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Nadelgewächse, die immer grünen. So Pinien und so. Ja, ganz genau. Also es ist in allen Landesteilen sehr unterschiedlich und das macht die Insel ja auch so abwechslungsreich, weil das Klima so vielfältig ist und eben die Vegetation. Die Insel ist ja eine rein vulkanische Insel, aus Vulkanausbrüchen entstanden. Es gibt 121 noch gut sichtbare Vulkane und es gibt eine Gegend, in der wächst gar nichts. Die ist also eine reine Mondlandschaft und rein von Vulkanen geprägt, beziehungsweise von der Vulkanasche, die dann allen Bewuchs zugedeckt hat. Und das dauert noch ein paar Jahrhunderte, bis da mal ein bisschen grün ist. Man kann also gut und gerne mehrere Stunden durch schwarze Lava wandern, ohne dass man in unmittelbarer Nähe etwas Grünes sieht. In der Ferne dann natürlich schon. Und am anderen Ende gibt es ja diesen Riesenvulkan. Ja, diesen Krater. Das ist der Roque del Muchachos. Ja, das ist der höchste Berg. Der ist 2964 Meter hoch ungefähr. Mhm. Ja, oder 664? 600. Mhm. Ja. Und dann aber mit großem Loch in der Mitte sozusagen. Genau. Und dieses Loch in der Mitte, das ist der Einsturzkrater dieses Vulkans. Und dieser Einsturzkrater ist, glaube ich, zählt zu den größten der Welt überhaupt. Der hat einen riesen Durchmesser von, weiß ich jetzt nicht, aber der ist schon sehr eindrucksvoll und das meist bewandertste Ziel auf La Palma sowieso. Also ja. Der Tourismus da bezieht sich dann oft auch so auf Natur? Natürlich, in erster Linie auf Natur. Was aber in den letzten Jahren sehr zugenommen hat, das ist vielleicht für jüngere Leute interessant, ist, sind sportliche Aktivitäten, wie zum Beispiel die Transvulkania. Das ist ein Lauf, ein Marathonlauf, der über die gesamte Insel führt. Und zwar von der untersten Spitze von Null, vom Meer bis hoch zu diesen 2600 Metern, wieder runter bis in die Stadt Los Llanos. Da sind die schnellsten Läufer 8 Stunden unterwegs. Und das wird jedes Jahr ein immer größeres Ereignis. In diesem Jahr haben sich schon 3000 Läufer angemeldet, also für 2013, schon 3000 Läufer angemeldet. Das nimmt sehr, sehr zu. Und auch was sehr beliebt, immer mehr beliebt wird, ist dieses, wie heißt denn das, Radfahren im Wald? Mountainbiking? Mountainbiking, ganz genau. Das Mountainbiking nimmt sehr zu, das ist also auch im Moment ganz beliebt. Und natürlich das Paragliding. Das ist aber schon seit 20 Jahren immer wieder ein Anziehungspunkt. Vor allen Dingen im Winter, weil ja im Winter gibt es hier in den Alpen ja nichts zu fliegen. Und da kommen die Paraglider sehr gerne nach La Palma und fliegen dort. Und ich habe es so erlebt, also es ist nicht unbedingt die Insel für einen Strandurlaub. Weil so ist es. Hauptsächlich Steilküste. Hauptsächlich Steilküste. Die Strände sind klein, schwarzer Sand und Sandstrände gibt es überhaupt nur 2 oder 3. Und die anderen kleinen Strände, die sind steinig und durch Klettern zu erreichen, was auch nicht jedermanns Urlaubsvorstellung ist. Also der reine Strandurlaub, dafür eignen sich die anderen Kanarischen Inseln besser. Abgesehen davon gibt es ja auch für den Abend, für junge Leute eigentlich nichts, keine Diskos oder ganz wenig. Also das ist für jemand, der ein bisschen auf die Pauke hauen will, sicherlich die richtige Insel. Tja, dann nochmal die Frage zur Küche. Gibt es irgendwas, was man jetzt sagen kann, was speziell die kanarische oder palmyrische Küche ist? Was ist so zu essen? Ja, das gibt es in der Tat. Also Palmeros essen gerne Fleisch, essen gerne viel Fleisch, essen gerne viel gegrilltes Fleisch. Das muss also unbedingt den Speisezettel beherrschen, sonst ist das alles nichts. Das ist ja schon ein bisschen schwierig. Oder gibt es generell auf den Inseln viel Viehhaltung oder ist das eher Import? Nee, es gibt schon eine Schweinezucht, einen Schweinezuchtbetrieb. Das Schweinefleisch, wenn man das mag, ist übrigens sehr gut qualitativ, ganz anders als hier aus den Mastbetrieben. Es gibt auch wenige Rinderzuchtbetriebe, die in kleinem Rahmen durchgeführt werden. Also auch nicht so, wie man das aus Deutschland kennt, dass da so 200 Rinder in einem Stall stehen. Das sind dann so 5, 6, die mal auf einer kargen Weide stehen. Das Fleisch ist einheimisches Fleisch und wird nicht exportiert. Da Fisch vorhanden ist, galt es seit jeher für ein Zeichen des besser gestellten Menschen, dass er sich das Fleisch leisten kann. Weil Fisch kann ja jeder, aber Fleisch ist schon was Besonderes und deswegen wird Fleisch in rauen Mengen verzehrt, und zwar mittags und abends. Und außer Fleisch, also Zubereitung oder auch in dem Sinn Beilagen, wie ist das? Ja. Das ist wahrscheinlich auch eine sehr eigene Küche. Ja, ist es. Also Fleisch, wie gesagt, am liebsten vom Grill, von der Plancha. Das ist grillähnlich, eine heiße Platte. Dazu gibt es dann kalte Soßen, also diese Mojos, in grün, in rot und dann mit Knoblauch. Dazu gibt es in Schale gekochte Kartoffeln, Salzkartoffeln in Schale mit Salzkruste, Avocados natürlich und Salat. Also das ist das, was zu dem üblichen Essen gehört, und die kanarische Küche ist da wenig abwechslungsreich. Ja, ich glaube, das ist so alles, was ich mir hier auf meinen schlauen Zetteln so in Stichworten notiert hatte. Hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, das ist jetzt besonders, das müsste man jetzt nochmal über die Kanaren oder über La Palma selber erzählen? Ja, über La Palma vielleicht nicht, aber über das Auswandern als solches kann ich sagen, ich bin jetzt 10 Jahre auf La Palma. Die 5 Jahre vorher habe ich gependelt. Und nach diesen insgesamt 15 Jahren merke ich doch auch, wie schön es hier in Deutschland sein kann, auch im Winter. So ein verregneter Nachmittag im Bett lesend hat auch was für sich. Okay, ja, vielen Dank. Gerne. Links zu weiterführenden Infos gibt es in den Shownotes auf der Seite. Das war's auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Fragen habt, Ideen, Kritik oder Anregungen, immer her damit. Entweder in die Comments oder an jan@minicast.de. Und hier noch ein kleiner Podcast-Plug. Jakob hat sein Projekt Den Todescast gestartet. Etwas kruder Name, aber ein interessantes erstes Thema. Bei ihm geht es um Kriminologie. Das Ganze gibt es unter todescast.de. Macht's gut und bis bald.